Das Winslow, Arizona, das in dem Song erwähnt wird, zweiter Vers, erste Zeile, gibt es tatsächlich. Inzwischen mit einem Standing at the Corner in Winslow, Arizona Park. Ehrlich, in diesem Jahr feiert er 7-jähriges Bestehen. Bernie Ladin, 58 inzwischen. Er hatte vor den Eagles ein paar andere Bands, Dillard and Clark zum Beispiel. Clark war der Gene Clark von den Birds, der Mr. Tambourine Man gesungen hatte und Turn, Turn, Turn und die Flying Burrito Brothers. With Graham and all those guys. Ja, mit Graham Parsons und den anderen. The first Burrito Brothers had Chris Etheridge on bass. Die ersten Burrito Brothers waren Chris Etheridge am Bass, der ging, ich kam, ich spielte Gitarre, Chris Hillman spielte wie bei den Birds wieder Bass. Anstelle von John Cornell kam Michael Clark hinzu, der Birds Schlagzeuger, und so hatte das zweite Burrito-Album Graham Parsons, Chris Hillman, Sneaky Pete, Michael Clark und mich. Graham Parsons, Chris Hillman, Sneaky Pete, Michael Clark and myself. Graham Parsons und die Flying Burrito Brothers. Nannte man das, was er Parsons machte, nicht Cosmic American Music? Parsons war das genetische Verbindungsglied zwischen Stadt und Land. Er starb, besoffen und voller Drogen, im September 1973 in Joshua Tree in der Mojave-Wüste in Kalifornien, 26. Graham could be very charming. Graham konnte sehr charmant sein, er hatte offensichtlich Talent, aber er konnte sich minderwertig fühlen, wenn man mit ihm arbeiten wollte. Wenn du mit jemandem arbeitest, hängst du davon ab, dass derjenige pünktlich ist und so weiter. Es wurde immer schlimmer, er war unbeständig, es war schwer, weiter mit ihm zu arbeiten. He wouldn't be consistent, so it was very difficult to work with him after that. Ladins favorisierte Burrito Brothers Songs? Oh, I don't know. Oh, das weiß ich nicht. Das sind so viele. Und geht es darum, bei welchen ich dabei war? Auf dem ersten Burrito-Album sind einige großartige Songs, die ich nicht mit einspielte, aber live dann schon. Sin City, Wheels, das sind wohl die klassischen Burrito-Songs, nicht die, die ich mit ihnen schrieb. Songs like Sin City and Wheels. You know, those are probably the classic Burrito-Songs, not the ones I wrote with them. Da hat er wohl recht. Einer der Songs, die Ladin für das zweite Burrito-Album, Burrito Deluxe, schrieb, war der Cody Cody. Gitarre Bernie Ladin. Where And then Chris hired Rick Roberts, and so we did the third Burrito record, and then I left after that and we started the Eagles. Zusammengefasst, dann ging er und sie starteten die Eagles. Mit den Flying Burritos hatte er kein Geld verdient. Mit den Eagles tat er es. Yes, I did. Aber hallo, und zwar genug. Enough, yeah. Zwar nicht so viel, wie sie wenige Jahre später mit Hotel California machten, aber... Yeah, well, the greatest hits, Volume 1, the album right before Hotel California, is the biggest selling record in North America of all time. Ja, das Greatest Hits Volume 1 Album vor Hotel California ist die bestverkaufteste LP Nordamerika aller Zeiten. Wirklich. And more than Michael Jackson. Mehr als Michael Jackson, immer noch. Ja. Yeah. Wie viel? 28 Millionen Copies, just in the US. 27, 28 Millionen Mal nur in den USA. Unglaublich. That's pretty amazing. Erstaunlich kann man es auch nennen. Um es perspektivisch zu betrachten, ergänzt Lydon, dieses Ding verkauft sich bis heute bis gut 1 Million Mal per Anno. Keiner der Eagles, der ersten vier, kam, kurios genug, aus Kalifornien. Meisner kam aus Nebraska, Henley war Texaner, Frey aus Detroit, Michigan und Lydon aus Minneapolis, Minnesota. Die Quintessenz des südkalifornischen Country Rock. My idea, well, Meine Idee der, ich meine, mein Beitrag ist dabei, die akustischen Sachen. Ich meine, ich wollte schon in einer Rock'n'Roll-Band sein. Als wir Glyn Johns, den Produzenten der ersten beiden Eagle-LPs, anheuern wollten, sagte der nein, zweimal. Er dachte, wir seien keine gute Rock'n'Roll-Band nun. Er hatte mit den Who gearbeitet, mit Led Zeppelin und den Rolling Stones. Tja, er hatte einen anderen Blickwinkel. Wir waren keine englische Rock'n'Roll-Band, wir waren keine Blues-Band. Als Rock'n'Roll-Band waren wir nicht in der gleichen Liga. Ich glaube, Glenn Frey wollte ihn unbedingt, aber Glyn Johns sah uns nicht wie Frey als Heavy-Rock-Band. I think Glenn Frey wanted Glyn Johns because he was a rock producer. But Glyn Johns did not see the Eagles as a rock band, or at least not the kind of heavy rock band that Glenn Frey did. Bis wir vor Glyn Johns zum ersten Mal einen Song sangen, mit all unserem mehrstimmigen Gesang, akustisch eine einzige akustische Gitarre dabei. Da stimmte er zu, weil er dachte, der gesangliche Klang sei die identifizierbare Marke der Eagles. So produzierte er die erste LP. Doch die Frage war, was war meine eigentliche Idee? Meine Idee war das, was wir dann taten. Der Gesang, die akustischen Instrumente, die Rock-Instrumente. Es war meine Idee, Don Henleys Idee, Glenn Frys Idee, die Idee von uns allen. Ich wollte mit den Typen zusammenspielen. Meine Idee war, to do what we did, you know, to have the harmonies and to use the acoustic instruments and the rock instruments all together. So, I mean, we did, it was my idea, Don Henley's idea, Glenn Frey's idea. It was the melding of all of it. I wanted to play with those guys, you know. Hatte es vorher Bands gegeben mit solch bestechendem Harmoniegesang? Klar, die Beach Boys und die Beatles. Aber ich meine, ein Song wie Lion Eyes ist wieder dieses Wort. Unglaublich, Bernie Ladin. Yeah. Well, the secret in any band to have great harmony. Naja, das Geheimnis jeder Band, großartigen mehrstimmigen Gesang zu haben. Ich meine, jeder sollte singen können. Doch du brauchst Leute, die ihre eigene Palette haben. Ich bin ein Bariton, kann ein wenig in den Tenorbereich, aber ein Bariton. Henley kann in den Tenor ohne Probleme. Randy Meisner ist ein richtig hoher Tenor. Und wenn du dreistimmigen Gesang hast und einen wirklich hohen Tenor, sowie einen wirklichen Bariton und alle vier singen in der Mitte ihres Spektrums, dann klingt es wirklich reich. Wenn du in three-part harmony, if you have a true high tenor singing the high part and a true baritone singing the low part, then everybody's singing full voice in the middle of their range and then it sounds really rich, you know. Ladins favorisierte Eagles Lieder? No, I mean I like Journey of the Sorcerer because it's, you know, it's mine and I got to use an orchestra on a banjo song. You know, it's like, I mean, just to put that in perspective for people, I mean, it costs more to have an orchestra come in and play on your session for 1 hour than most banjo albums ever cost, you know. So to have a, I mean, that was probably a, you know, a $5,000 orchestra date at least. And so anyway, that was fun. But I love a lot of the songs, I'll, you know. Most of the stuff I played on, I like. Keine Favoriten, sagt er. Na gut, er mag Journey of the Sorcerer, Reise des Zauberers. Weil es meins ist und ich ein Orchester hatte für ein Banjo-Lied. Das ist, ich meine, um den Leuten zu schildern, um was es geht, es kostet mehr, ein Orchester eine Stunde im Studio spielen zu lassen, als die meisten Banjo-Alben je kosten werden. Das war etwa ein $5,000 Orchestertag letztendlich und es hat Spaß gemacht. Aber ich mag eine Menge Songs. Beim größten Teil war ich ja dabei. Mark Ladin, Take It Easy. Oh yeah, I loved it. I wrote the solo. Ja klar, sagt er. Ich schrieb das Solo. Ein lustiges Liedchen, Take It Easy. Yeah, funny, like humorous, funny. Ja, meint er, wie Humor lustig ist. Und der Text, das kalifornische Universum. Take It Easy. Take It Easy. And peaceful, easy feeling. Yeah, same thing. Ja, Take It Easy und peaceful, easy feeling, selbe Sache. I found out a long time ago. Soul. All the but she can't take you anyway. You don't already know how to go. And I got a peaceful, easy feeling. And I know you won't let me down. It was then, you know, it was a dynamic time. Eine dynamische Zeit in unserer Kultur, die späten 60er, die frühen 70er. Die Bürgerrechtsbewegung, die Antikriegsbewegung gegen Vietnam, Drogen, der Babyboom, demografische Veränderungen, liberale Ideen, freier Sex, freie Drogen, Musik, ziemlich dynamisch. You had the Babyboom, demographic bulge, you had, you know, all these liberal ideas, free sex, free drugs, you know, music. It was pretty dynamic. Und die Texte, zum Beispiel Peaceful, Easy Feeling. And I found out a long time ago what a woman can do for your soul. Und ich bemerkte schon vor einiger Zeit, was eine Frau für deine Seele sein kann. Yeah, and I'd like to sleep with you in the desert tonight, you know. Und heute Nacht möchte ich mit dir in der Wüste sein. Was heißt sein, schlafen, Sterne angucken dabei. Keine schlechte Vorstellung neben aller Banalität. Allerdings, eine schlechte Vorstellung ist es nicht. Das Leben eines Eagle schien einfach. Lydon verließ die Band 1975 beziehungsweise vor Hotel California. Ich ging aus persönlichen Gründen. Über die exakten Gründe, warum ich ging, möchte ich nicht sprechen. Zu persönlich. Doch ich musste gehen, so ging ich. And so I did. Um etwas anderes zu machen? Well, and to get my life back, anytime you were in. Ja, um mein Leben zurückzubekommen. Immer wenn du in einer Band bist, die viel unterwegs und erfolgreich ist, wird es anstrengend. Du hast einen Tourzirkel, du kommst vielleicht nach Europa. Und dann wollen sie eine neue Schallplatte von dir. Und du sagst, einen Augenblick bitte, ich habe doch noch gar keine neuen Songs. Ich brauche eine Pause, um Songs zu schreiben. Und dann macht man Pause und es wird immer schwieriger, Songs zu schreiben. Und du hast nie Zeit. Es ist ein bisschen wie beim Militär. Tagesanordnungen. Am Donnerstagmorgen um 7 hast du am Flughafen zu sein. Und dann bist du möglicherweise 2 Monate weg, ohne dass sie dir erzählen, wohin es geht oder wann du in etwa wieder da bist. Ich war 2,5 Jahre mit den Burritos unterwegs, vor den Eagles und dann 4 Jahre bei den Eagles. Ich brauchte eine Unterbrechung. Beim nächsten Song achten Sie bitte nicht auf die U's und A's, sondern auf die Mandoline, relativ spät. Wieder rechter Lautsprecher. Bernie Lydon, Lion Eyes. Verheiratet war er damals noch nicht. Halt keine Zeit. Your smile. rushes to his arms, they fall together. She whispers, it's only for a while. She swears that soon she'll be coming back forever. She goes away and leaves him with a smile. Vier Alben hatte Ledden also mit dieser Band gemacht. Das mit jenem Song war dann das letzte. Da mimten sie schon nur noch riskant und gefährlich. Der Grund des Ausscheidens von Ledden? Natürlich das, was er sagte. Und die Tatsache, dass immer weniger seiner Songs Eingang in den Kanon fanden. Und er wollte wohl ein wenig mehr experimentieren. Country, wer weiß. Manchmal wusste er mit den Eagles nicht mehr, in welcher Stadt er gerade war. Yes. Or you forget. I mean, you can look on a piece of paper. Ja, oder du vergisst es und kannst dann auf einen Zettel gucken oder aus dem Fenster sehen. Es ist leicht zu vergessen, wo du bist, denn du wirst dorthin gebracht. Sie setzen dich ins Flugzeug, holen dich ab, bringen dich ins Hotel und sagen dir, in 2 Stunden in der Lobby. Dieser Schritt jedoch, kein Eagle mehr zu sein. Gute Hotels, Frauen, Arenen voller Frauen. Und von einem Tag auf den anderen vorbei. Yeah, and if I'd wanted to keep doing that, I would have stayed in the band. It was my choice to go. So, if I'd wanted to keep doing that, I would have continued. But I didn't want to. I wanted to go to the beach. Ja, und wenn ich das nicht gewollt hätte, wäre ich in der Band geblieben, sagte er. Es war meine Entscheidung. Wenn ich es gewollt hätte, hätte ich weitergemacht. Ich wollte nicht. Ich wollte an den Strand. Er ging nach Hawaii. 3-4 Jahre. Da ist Strand einmal rundherum, beziehungsweise mehrmals rundherum, weil es ja ein paar Inseln sind. Ladin wurde wieder aktiv. Und vor gut 1,5 Jahren erschien Mirror, seine erste Solo-CD. Ja, Mirror ist in der Tat die erste Solo-CD, die ich je gemacht habe. Ich hatte eine andere LP damals mit einem Freund, Michael Georgiades, als ich die Eagles verlassen habe, 1976. Aber diese CD ist dann wirklich die erste Solo-CD von mir, 27 Jahre nach der erwähnten LP. Und der Grund? Keine Ahnung, sagt er. Er sei faul. Kann eigentlich nicht sein, schaut man sich all die Schallplatten und CDs an, an denen Ladin beteiligt war. Die Liste beginnt bei A wie Alabama und endet bei V wie Various Artists und W wie der Woodstock Mountain Review. Dazwischen liegen 140 LPs respektive CDs, an denen er beteiligt war, auch als Produzent. Aber in erster Linie mit dem Banjo, mit der Gitarre und der Mandoline, mit der Pedal Steel. Odetta, David Bromberg, die Jayhawks, Nancy Griffith, John Hyatt, Michelle Schacht, Kenny Rogers, Randy Newman, Restless Heart, die Nitty Gritty Dirt Band. Da war er sogar mal wieder festes Bandmitglied, Barry McGuire. Das war der mit Eve of Destruction. Well, I did, but you know, it's easier to play with someone else. Nun, sagt er, es ist eben leichter mit anderen. Sie laden dich ins Studio ein, du gehst hin, meinetwegen Dienstagnachmittag, alles geht gut, jemand anders entscheidet, was an diesem Nachmittag passiert, das ist leicht. Und wenn du fertig bist, gehst du nach Hause. Das war's dann mit deiner Verantwortlichkeit. Bei deiner eigenen CD bist du von dir gefangen und auf dich konzentriert. Die raffinierteste Sache, die ich tat, als ich Mirror machte, ich stellte einen Produzenten an, der mir half, Entscheidungen zu treffen. Ethan Johns, ein junger, heißer Produzent und der Sohn von Glyn Johns, der, wie schon gesagt, die Original Eagles produziert hatte und die erste Led Zeppelin LP und die Who und was sonst noch. Ethan Johns, who is a young hot producer now, but he's the son of Glyn Johns, who produced the original Eagles stuff and the first Led Zeppelin record and, you know, the Who and whatever. Die CD heißt, wir sagten es bereits, Mirror. Spiegel. Nun, die Frage liegt auf der Hand. Ist es ein Blick in den... Yeah, I think it's a reflective, ja, ich glaube schon. Es ist das reflektierend, was ich gemacht habe. Manche nennen es Nabelschau oder Starre auf den Bauchnabel. Aber ja, die Thematiken der Songs sind ein wenig ernster geworden, ein bisschen erwachsener vielleicht. Ich denke, some of the themes of the songs are a bit more serious than... You know, a bit more grown up, perhaps. Vielleicht. Full-grown man, forebears left their emerald home. Hope sailed west with a setting sun, till they knew their new world had begun. I don't have a backup plan. Kaum noch Haare auf dem Kopf, Jeans, Stiefel, Wanderstiefel, T-Shirt. Und vielleicht ist er die Zeit auf Hawaii nicht nur am Strand gewesen, sondern auch an ihm entlang gelaufen. Oder hat in Malibu oder Santa Monica, ebenfalls Strand, mal an einer dieser Kraftmaschinen Halt gemacht. Was ich damit sagen will, er ist ungeheuer muskulös. Und er kann wahrscheinlich behaupten, dass er sein Leben irgendwie gelebt hat bisher. Yeah, I think so. Ich glaube ja. Ich wollte professioneller Musiker werden, als ich 13 war. So früh, ja. Mit 14 ging ich von der Schule und stattdessen in einen Gitarrenshop. Ich glaube, meine Eltern haben das eine ganze Zeit gar nicht mitbekommen. Aber von 14 an bis heute sind 44 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ja. Manchmal sieht er die von früher wieder. Ich sehe unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeiten. Die Nitty Gritty Dirt Band lebt in Nashville. Ich sehe die manchmal in der Stadt. Die Eagles habe ich letzten Sommer gesehen, als sie in Nashville waren. Und ja, manchmal sehe ich Leute. Ist es vergnüglich? Was ist viel Vergnügen? Logisch. Nach dem Motto, hey, wie geht's? Na dann, ist ja gut. I want you, you want him, he wants her, she wants me, don't want her, she don't want him, don't want you, you don't want me. Everybody want what they don't got. Guess what the guy's not too hot. I'm trying out my new act, trying to get you in the sack. Bought a new suit and a new felt hat, but all my jokes still fell flat. Everybody wanna be who they're not. I guess who they are's not too hot. Having a smoke with one of my mates, said everybody feels like they're a fake. Baking their pipe, blowing their lines, hoping like hell to just skate by. Hoping nobody notices what everybody sees. Can't hide nothing when you're on TV. Enjoy the show, trying to get me to do dirty work. Gotta take care of my own shit first. You sue me and I'll sue you. Lawyers, I think we're both pretty cool. Having a smoke, one of my mates said everybody feels like they're fake. breaking heart, they're lying. Hoping like hell to just skate by. Hoping nobody noticed what everybody sees. Too late. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den amerikanischen Gitarristen Bernie Ladin von Knut Benzner.